Es ist 13 Uhr. Radio Emscher Lippe. Die Nachrichten. Mit Johanna Schmidt. Guten Tag. Weiterer Lockdown in bayerischem Landkreis. Der CDU-Parteitag wird verschoben. Und das Wetter: viele Wolken und bis 14 Grad. Ab morgen wird es in einem weiteren bayerischen Landkreis einen Lockdown geben. Betroffen ist dieses Mal Rottal-Inn. Marion Köhlis hat mehr Infos. Gestern hatte die Zahl der Neuinfektionen bei 228 pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen gelegen. Ab Mitternacht treten jetzt also strikte Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Neben dem Berchtesgadener Land ist Rottal-Inn aktuell der 2. Landkreis in Bayern und auch bundesweit mit Ausgangsbeschränkungen dieser Art. Außerdem werden Schulen und Kitas geschlossen, Veranstaltungen müssen abgesagt werden. Kanzlerin Merkel ist sehr besorgt wegen der insgesamt hohen Corona-Infektionszahl in Deutschland. Laut Bild-Zeitung sagte sie bei CDU-internen Beratungen, der Anstieg müsse dringend gestoppt werden. Die Situation sei hochdynamisch und dramatisch. Bundespräsident Steinmeier hat den verstorbenen Bundestagsvizepräsidenten Oppermann gewürdigt. Der SPD-Politiker sei ein charakterstarker Kämpfer für Demokratie, Rechtsstaat, Fortschritt und Gerechtigkeit gewesen. In einem Kondolenzbrief schrieb er: Wir haben einen großartigen Menschen und einen überzeugten Demokraten, einen Parlamentarier aus Leidenschaft verloren. Oppermann war gestern Abend kurz vor einer Live-Schalte mit dem ZDF zusammengebrochen und gestorben. Die CDU-Spitze hat ihren Parteitag verschoben. Er soll nächstes Jahr stattfinden, idealerweise vor Ort, erfuhr die Deutsche Presseagentur. Wenn das nicht möglich sei, soll es einen digitalen Parteitag oder eine Briefwahl geben. Beim CDU-Parteitag soll unter anderem über den neuen Vorstand der Partei entschieden werden. Eigentlich sollte er am 4. Dezember in Stuttgart stattfinden. In China wird gerade über die Wirtschaftsstrategie der nächsten 5 Jahre beraten. Die kommunistische Führung will unter anderem, dass China bis 2060 klimaneutral wird. Umweltexperten zufolge ist China für 1/4 der weltweiten Treibhausgase verantwortlich. Mit dem neuen Klimaziel haben deshalb nicht viele gerechnet. Der 5-Jahresplan der Regierung soll nächstes Jahr in Kraft treten. Viele Studierende glauben, dass sie wegen der Corona-Pandemie schlechtere Berufschancen haben. Eine Studie des Beratungsunternehmens EY zeigt, 40% gehen von verschlechterten Bedingungen aus. Und auch bei Auszubildenden gibt es Probleme. Jana Kramer hat mehr dazu. In Umfragen zur persönlichen Zufriedenheit rangieren Studenten seit Jahren ganz oben. Corona hat dieser Sorglosigkeit aber zugesetzt, zeigt die Studie. Gut 1/4 aller Studenten hat inzwischen seine Pläne geändert. Sie wollen zum Beispiel länger studieren oder die Fachrichtung wechseln. Ähnlich schwierig ist die Lage in der Corona-Krise für Schulabgänger, die eine Lehrstelle suchen. Das Problem: im Frühjahr und Sommer waren wegen der Beschränkungen Praktika oder Bewerbungsgespräche kaum möglich. Die Folge: bis Ende September wurden in Deutschland knapp 14% weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen als im letzten Jahr. Und das waren die Nachrichten mit Johanna Schmidt. Das Wetter. Es gibt viele Wolken, vereinzelt können auch noch Schauer runterkommen. Dazu gibt es höchstens 11 bis 14 Grad. Morgen geht es ähnlich weiter. Vormittags kann es dann auch kurze Gewitter und immer mal wieder Regen geben. NRW Verkehr. Hier dauert es laut ADAC ein paar Minuten länger. A3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Lohmer und Kreuzborn-Siegburg. 1 Kilometer, 3 Minuten mehr. A40 Venlo Richtung Essen zwischen Rheinhausen und Duisburg-Häfen. 2 Kilometer, 3 Minuten plus. A46 Düsseldorf Richtung Heinsberg zwischen Kreuzholz und Dreieck Mönchengladbach-Wanlow. 1 Kilometer, 6 Minuten. Und die A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Sonnborner Kreuz und Hahn-Ost. 3 Kilometer, ihr braucht 12 Minuten länger. Euch eine gute Fahrt. Radio Emscher Lippe am Mittag. Und das Ganze mit Kevin Zimmer. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mir ist aufgefallen, dass sich so viel durch Corona geändert hat. Klar, auch die Bedeutung übrigens von Wörtern. Ja? Corona allein schon, ne? War früher ein Bier. Hotspot, da haben wir uns früher drüber gefreut. Hat WLAN bedeutet. Und Maske war früher mal ein ziemlich erfolgreicher Boxer. It's 4 AM, I don't know where to go. Everywhere is closed. I should just go home, yeah. My feet are taking me to your front door. I know I shouldn't go. Heaven only knows that the side effect of my loneliness is you. Nobody giving you up. Come on. taught me the lesson. When looking for a sign, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressing. Draw the line, I'm out of line. Time should have taught me the lesson. When looking for a sign, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressing. Draw the line, I'm out of line. Ooh, all that I am, no good at giving you up. Come on and give me some love tonight, yeah. Radio Emscher Lippe. Der beste Mix. Beste Mix. Yeah, yeah. I will find the time, we will find the timing. Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. I promise that I try, that I will try to meet someone. And there's so many guys, you told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will. Schon ziemlich drastisch, was uns der Zukunftsforscher Horst Opaschowski da gesagt hat. Er hat nämlich sogar gesagt, dass Einsamkeit bald schlimmer sein wird als Armut in Deutschland. Und ja, Corona verstärkt das Ganze noch. Schließlich sollen wir Kontakte vermeiden. Aber damit Einsamkeit nicht zur Epidemie nach der Corona-Epidemie wird, müssen wir jetzt handeln, sagt er. Er geht sogar so weit, dass er sagt, die Politik muss sich mit dem Thema Einsamkeit von Menschen beschäftigen, dass wir wirklich nicht komplett vereinsamen. Übrigens trifft das nicht nur ältere Menschen, haben Studien festgestellt. Immer mehr Jüngere leben auch einsam. Ich habe vor 30 Jahren in einer Studie geschrieben, in Zukunft kann es einen neuen Beruf geben, Zuhörer, weil keiner mehr zuhört. Und dann traf ich kürzlich mal einen Makler, der sagte, er hätte eine Annonce aufgegeben, wer sucht einen Zuhörer? Und Sie werden es nicht glauben, er konnte sich vor Anfragen nicht retten. Also Sie sehen, welcher Bedarf da ist. Ja, das sehen wir wirklich, denn man sieht anscheinend, es gibt Menschen, die haben auch einfach gar keinen, niemanden zum Sprechen. Wie sieht's bei euch aus? Hat Corona bei euch die Einsamkeit verschlimmert oder erfahrt ihr jetzt das erste Mal so Einsamkeit und wie das für euch ist? Wie geht ihr damit um? Ruft mich gerne mal hier im Studio an, kostenlos 0800 50 80 550 oder schickt mir eine E-Mail, das geht am besten über unsere Homepage. Radio-Emscherlippe.de. Genesis, jetzt mit Land of Confusion. Schönen Montag mit uns. Die neue von Ray Garvey. Richtig cool ist die. Talk to your body. Hört da gleich mal rein. Viertel nach eins, Kevin Zimmer hier. Wir sprechen mit euch in dieser Woche ja über Einsamkeit. Ein sehr, sehr großes Thema. Merken wir auch über eure Anrufe, E-Mails, zahlreiche Kommentare bei Facebook und Co. Ich meine, wir erleben das alle gerade, weil wir ja unsere Kontakte einschränken müssen. Das ist nicht einfach. Besonders, wenn man sich vor Corona schon einsam fühlte. Birgit ist an der 0850 80 550. Du bist schon einsam, hast du mir gesagt, also quasi vor Corona schon. Also du fühlst dich schon einsam. Und durch die ganze Isolation ist das jetzt noch schlimmer geworden. Wie äußert sich das? Ich habe Angst, einkaufen zu gehen, dass irgendeiner zu nahe kommt. Da kriege ich Schweißausbrüche und Attacken. Ja, und jetzt hänge ich hier, auf Deutsch gesagt, für mich rum. Ich meine, ich habe Enkelkinder, Kinder und so. Siehst du die? Aber, ja, aber wir haben da diese Probleme, das sind Kleinkinder. Das heißt also, die halten sich natürlich logischerweise nicht an Abstand und sowas. Das können die richtig, auch gar nicht. Richtig, können die gar nicht. Der Jüngste, der ist gerade mal anderthalb. Das heißt, Birgit, ich höre daraus, auch da verzichtet ihr auf Treffen größtenteils. Richtig, richtig. Wie sehr vermisst du sie? Sehr. Wenn man jetzt bedenkt, dass Weihnachten vor der Tür steht und. Und ich habe den Antrieb, nicht mehr rauszugehen. Was ist das Schlimmste an der Einsamkeit? Dass man schon anfängt, seinen Wellensittich sprechen beizubringen, der überhaupt nicht sprechen kann. Da muss ich jetzt fast schon lachen, du. Das ist wirklich lächerlich, aber ich rede mit meinen Vögeln und mit meinen Katzen. Also das ist dann nicht mehr normal. Ja, ich danke dir, ne? Ja, nicht alles Gute für dich. Danke, tschüss. Jetzt neu im besten Mix. Ray Garvey, Talk to Your Body. Wir spielen die besten aktuellen Hits. Radio Emscher Lippe. I don't wanna make it complicated. I don't wanna see something wrong. I don't wanna have to ask for favors. You say no, no. Out of fear of getting automated. Close the curtains, leave the last light on. Do you think we're getting suffocated? Is something wrong? Tastes like old love. Looks like we're bruised. We live the life we choose. If I could fly like a superhero, I'd be right beside you now on a night like this. And when the lights go out the way you sleep, I'll lay before your feet on a night like this. I wish you could talk to your body, you talk to your body, you talk. I wanna get close like I'm on your clothes, like I'm on out of love. This hotel smells like cheap perfume and I wish you could talk to your body, you talk to your body right now. I don't wanna be the one who breaks us. I don't wanna watch us come undone. Do you think what we have's outdated? I said, no, no, I know we got what it takes to make it. All the others just dropped and run. Doesn't matter what they throw, we'll face it. Is something wrong? Tastes like old love. Looks like we're bruised. We live the life we choose. If I could fly like a superhero, I'd be right beside you now on a night like. And when the lights go out the way you sleep, I'll lay before your feet on a night like this. I wish you could talk to your body, you talk to your body, you talk. I wanna get close like I'm on your clothes, like I'm on out of love. This hotel smells like cheap perfume and I wish you could talk to your body, you talk to your body right now. Wish you could talk to your body, you talk to your body, you talk to your body. I wanna get close like I'm on your clothes, like I'm on in love. So just smells like cheap perfume and I wish you could talk to your body, you talk to your body right now. I wish you could talk to your body, you talk to your body, you talk. Radio Emscher Lippe. I don't care. Sportage 1,6 GDI gibt's für 149 im Monat? Na logo, den Kia Sportage 1,6 GDI der Ruhrdeich-Gruppe. Klima, Rückfahrkamera, DAB Plus, Bluetooth, 7 Jahre Kia Herstellergarantie und mehr. Jetzt zu haben für 20.600 Euro oder für 149 Euro monatlich mit 1% Finanzierung. Autovertrieb GK, ein Unternehmen der Ruhrdeich-Gruppe. Ihr Kia-Partner in Duisburg, Gelsenkirchen und Mülheim. Wunderbar geklickt, gespart! Ja, klicken und sparen. Unsere Hörer lieben die Radiosparbox. Kein Wunder bei den Angeboten. Garantiert auch eine gute Idee für Ihr Unternehmen. So gewinnen Sie neue Kunden fast wie von selbst. Wie's geht? Jetzt reinklicken auf radiosparbox.de/dabeisein. Radiosparbox. Geklickt. Gespart. Ich habe Globista entdeckt. Die neue Reisemarke der Funke Mediengruppe. Kommen Sie mit. Denn wir haben das richtige Urlaubsdomizil für Sie. Riesige Auswahl, transparente Preise. Leichter werden Sie Ihre Ferienwohnung oder Ihr Ferienhaus nicht finden. Jetzt buchen auf globista.de/fevo. Globista.de. Reisen für mich. Willkommen beim Zalando Herbst Sale. Spare jetzt bis zu 50% auf Basics, Streetwear, Übergangslooks und mehr. Entdecke all deine Lieblingsstyles bis zu 50% reduziert. Jetzt im Sale bei Zalando. Kommen Sie mit. Alle neuen Angebote jetzt auf globista.de. Mahlzeit. Mahlzeit. Mahlzeit. Mahlzeit. Mahlzeit. Mahlzeit. Mahlzeit. Mahlzeit. Mahlzeit. Radio erreicht 78% der Bevölkerung. So wie Sie. Klicken Sie auf wirliebenradiowerbung.de. Wenn's ums Wohnen geht, zählt am Ende doch nur eins. Der Preis, die Qualität, die Auswahl und der Preis natürlich. Beim Preis die Nummer 1 mit bis zu 40% in allen Abteilungen plus 10% Rabatt. Ja, 10%. XXX Lutz in Essen und Oberhausen. Wusstest du, dass es jetzt gratis Versand bei deiner Bestellung auf bonprix.de gibt? Was, echt? Cool, cool, cool. Entdecke tolle Herbstkleider und vieles mehr jetzt auf bonprix.de und freu dich über gratis Versand bei deiner Bestellung ab 50 Euro. Nur bis Montag mit dem Code Oktober20. Bonprix, it's me. Feiern Sie mit uns das größte Jubiläum bei XXX Lutz in Essen und Oberhausen. Sparen Sie jetzt in allen Abteilungen bis zu 40% plus 10% Extra-Rabatt. Hallo, hier ist der Sascha aus Gladbeck und ich höre gerne Radio Emscher Lippe, weil ihr immer am Puls der Zeit seid. Hallo, ich bin die Laura Kubenka und ich höre gerne Radio Emscher Lippe, weil die Musik sehr schön ist. Radio Emscher Lippe. Das ist der beste Mix. Bottrop hört ihn, Gladbeck hört ihn, Gelsenkirchen hört ihn. Das ist der beste Mix bei Radio Emscher Lippe. Es ist 13:30. Radio Emscher Lippe, die Nachrichten. Mit Vera Körber, schönen guten Tag. Deutschland steht bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie nach Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel vor großen Herausforderungen. Dem Land würden sehr schwere Monate bevorstehen, sagte sie laut Bild in einer Schaltkonferenz mit den CDU-Fraktionschefs der Bundesländer. Die erste schwierige Zeit hinter sich hat schon die Gastronomie. Wie jetzt bekannt wurde, haben die Restaurant- und Kaffeebesitzer zwischen März und August rund 40% weniger Geld eingenommen als im Vorjahreszeitraum. Manja Borchert mit weiteren Details. Die Umsatzeinbrüche haben in der Gastronomie zu einem massiven Jobabbau geführt. Die Beschäftigung lag von März bis August fast 18% unter dem Vorjahresniveau. Dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen aktuell rasant ansteigt, das macht nicht nur der Gastronomie Sorgen. Die Nervosität nimmt insgesamt in der Wirtschaft wieder zu. Wie der IFO-Geschäftsklima-Index zeigt, blicken die Unternehmen wieder deutlich skeptischer in die Zukunft als noch in den Sommermonaten. Der Index gilt als wichtiger Indikator für die Konjunktur. In Kicheln ist ein Pony tot aufgefunden worden. Das Landesumweltamt untersucht jetzt, ob es möglicherweise von einem Wolf gerissen wurde. Passiert ist das Ganze vergangene Nacht. Weitere Details konnte die Behörde noch nicht nennen. Der Fall werde wie jeder andere Nutztierriss dokumentiert und untersucht, sagte uns ein Sprecher. Die genaue Todesursache könne nur eine DNA-Probe klären. Bis zum Ergebnis könne es mehrere Wochen dauern. Seit fast 2 Jahren gehört der Bottroper Norden zum offiziell ausgewiesenen Wolfsgebiet Schermbeck. In Kicheln wurden in dieser Zeit schon mehrere Schafe nachweislich von einem Wolf zu Tode gerissen. Viele Betriebe in unseren 3 Städten brauchen dringend mehr Platz. Das haben die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer bei einer Umfrage festgestellt. Demnach reichen die vorhandenen Flächen für Betriebserweiterungen oft nicht aus. Etwa jedes dritte Unternehmen bei uns wollte in den vergangenen 5 Jahren seinen Standort innerhalb der Region verlegen oder erweitern, berichten beide Kammern. 2/5 davon konnten ihre Pläne nicht umsetzen, weil es keine passenden Flächen gab. Vor allem für neue Industrieunternehmen gibt es zu wenige Grundstücke. Verkehrsservice. Da starten wir mit dem Blitz an Bottrop-Egidi-Straße und auf der Lindhorst-Straße, auf beiden Straßen in beiden Richtungen. Danke an Olaf und Eddie fürs Melden und einer in Gelsenkirchen auf der Braukämper-Straße. Danke Gertrud. Blitzer und Staus könnt ihr uns bei WhatsApp unter der 0209 360 und 4x8 melden. Das Wetter. Wir bekommen heute einen Mix aus Sonne und Wolken, dabei 12 Grad maximal. Es bleibt immerhin trocken, morgen dann meist grau und zum Abend hin auch ein bisschen Regen drin. Till I hear the beating heart I've been missing. Since the night you took my number, I've been counting down the hours and drifting. Some kind of tension running through my mind. Is it feeling I don't want to find? Darling, pull me closer till I hear the beating heart I've been missing. 1, 2, 3, and I'm calling. 1, 2, 3. One, two, three, and I'm calling. 1, 2, 3, and I'm yours. Oh, oh. just a little bit longer. I don't want the night to be over. Oh, I feel it's heaven. Oh, it's forsaken. If love is making me this strong, yeah, I don't ever want to be sober. Oh, I feel it's heaven. Oh, it's forsaken. So, hab ich jetzt alles für Samstag? Neon-Stirnband, Leggings, Modern-Talking-Poster, Zauberwürfel. Ja, kann losgehen. Macht euch bereit für die geilste Zeitreise des Jahres. Radio Emscher Lippe. Der große 80er-Tag. Jetzt Samstag. Der Sound der 80er ist angesagt wie nie. Und wir holen ihn zurück ins Radio. Am Samstag mit allen Hits und Erinnerungen. Denver Clan, Dauerwelle und Depeche Mode. Der große 80er-Tag. Wünscht euch eure Lieblingshits auf unserer Homepage. radioemscherlippe.de. I'm broken hearted. Viele sagen ja, ach, könnten wir mal diese Zeit zurückdrehen in so eine Vor-Corona-Zeit. Wir machen das am Samstag, ein bisschen weiter sogar noch, ab in die 80er. Am Samstag nehmen wir euch mit in die 80er. Da war noch alles gut, da war noch alles schön, Mensch. Die 80er hatten modetechnisch ja auch eine Menge zu bieten, sprechen wir auch ganz ausführlich drüber. Ob das jetzt immer so ein Hit war, das ist eine andere Frage. Laura Pöss aus unserer Musikredaktion. Musiker haben gerade in Sachen Mode immer Trends gesetzt. Eine Lady da ganz besonders, ne? Ja, sie war und ist auch immer noch eine totale Mode-Ikone, natürlich Madonna. Für ihre Bühnenoutfits hat sie mit ganz, ganz großen Designern wie zum Beispiel Karl Lagerfeld zusammengearbeitet und 1987 hatte sie ihr allererstes Deutschlandkonzert. Ja, und in der Phase waren ihre Klamotten unter anderem von der Punk-Szene sehr inspiriert. Lederjacke, Tüllkleider, Nieten und so Corsagen aus Spitze, die eigentlich eher so in die Abteilung Unterwäsche gehören. Und dazu dann noch pinker oder roter Lippenstift. Das sah gar nicht mal so gut aus. Also aus heutiger Sicht. Die 80er haben es aber auch geschafft. Das geht ja schon eine ganze Weile. So ein paar Elemente, die findet man immer wieder, gerade wenn man so durch Szeneviertel in so Großstädten läuft. Ne? 80er, das ist so Berlin. Ne? Samstag, da ist unser großer 80er-Tag. Eure Songwünsche sind da natürlich herzlich willkommen bei uns. Am besten sagt ihr uns, wieso ihr gerade diesen einen oder anderen Song haben wollt. Schickt uns einfach was weiß ich, eine Sprachnachricht, dann ist es super, dann können wir das auch senden. Oder schreibt uns ganz einfach über unsere Homepage. Radio-Emscher-Lippe.de. Dort findet ihr übrigens auch dein 80er-Jahre-Radio. Das ist unser Webchannel, bei dem ihr ausschließlich 80er-Hits hören könnt. Das ist sehr, sehr cool. Wir fassen zusammen, die 80er waren bunt, bunter Boy George von Culture Club. Der war so bunt angezogen, hat er sich vom Regenbogen gestellt, sah aus, als ob er vor einer grauen Wand steht oder so. Radio Emscher-Lippe. You come and go, you come and go. Bunter kann es nicht werden in diesem tristen Herbst mit den 80ern im Kasche Club. Karma Chameleon hier bei uns. Mehr 80er den ganzen Samstag bei uns und es kommt zum Äußersten. Es kann passieren, dass wir Modern Talking spielen. Das ist. Oh Gott. Ihr wollt euch nicht verschrecken, nein. Komm, es wird Spaß machen. Samstag, 80er-Tag. Großer 80er-Tag hier bei uns. Zurück ins Jetzt. Miley Cyrus Midnight Sky hier bei uns im besten Mix. Ich bin Kevin Zimmer, freue mich auf morgen. Da hören wir uns wieder. Radio M. Schalippe. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. A lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking. Head high up in the clouds. I was born to run, I don't belong to anyone. Oh no. Don't be driven by you. Fire in my lungs, can't fight the devil on my tongue. Oh no. Don't be driven by you. See my lips on a valve, everybody's walking now, baby. Oh, you know it's true. Yeah, that I was born to run, I don't belong to anyone. Oh no. Don't be driven by you. By you. She got her hair pulled back cause the sweat's dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place. Forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking. Head high up in the clouds. Oh. I was born to run, I don't belong to anyone. Oh no. Don't be driven by you. Dann sollte dein Auto leise sein für einen elektrisierenden Sound. Der neue Seat Leon E-Hybrid mit 7.110 Euro E-Mobilitätsprämie. Der neue Seat Leon E-Hybrid. Mehr Infos auf seat.de. Dänisches Beckenlager feiert Halloween mit unheimlich hohen Rabatten. Spare jetzt bis zu 50% bei vielen Esszimmerstühlen oder 20-50% bei vielen Outdoor-Lichterketten. Und denk daran, du erhältst unbegrenzte Rückgabe ohne Zeitbegrenzung bei Dänisches Beckenlager. Dänisches Beckenlager. Skandinavisch schlafen und wohnen. Vielleicht ist jetzt der Moment zu erkennen, dass weniger zählt, wo wir hinfahren, sondern wie. Mehr Fahrspaß, weniger Emissionen. Mit den neuen Jeep Compass und Jeep Renegade, jetzt auch als 4x E-Plug-in-Hybrid, sichern Sie sich bis zu 10.000 Euro Jeep-Umweltbonus auf alle aktuellen Jeep-Modelle, inklusive 4 Jahre Jeep-Garantie. Details bei Ihrem teilnehmenden Jeep-Partner. Hallo Felix, wie ich sehe, hast du dir ein Alarmsystem installieren lassen? Ja, die Kinder sind immer öfter allein zu Hause. Du kennst das doch. Ja klar. Fühlt ihr euch denn jetzt sicherer? Ja, auf jeden Fall. Schau dir mal die Website von Verisure an. Mach ich. Verisure.de, oder? Ja, genau. Schützen Sie Ihr Zuhause mit Verisure, Ihr Alarmsystem mit 24/7 Rundumschutz. Erhalten Sie kostenfrei und unverbindlich Ihr Angebot unter verisure.de. Schnellmobil, kein Problem, mit den sofort verfügbaren Jahreswagen von Volkswagen. Nochmal langsam, ich habe Schnellmobil zu wörtlich genommen. Schnellmobil, kein Problem, mit den sofort verfügbaren Jahreswagen von Volkswagen. Zum Beispiel dem Golf Variant oder Passat GTE. Sichern Sie sich unsere attraktiven Angebote und selbstverständlich noch bis 31.12.20 die Mehrwertsteuersenkung. Informieren Sie sich auch zur staatlichen Umweltprämie für alternative Antriebe. Schnellmobil, ab sofort bei Ihrem teilnehmenden Volkswagen-Partner. Volkswagen. Einer für alles, alles für günstig. Das ist Netto. Und jetzt Netto-App downloaden. Bis zum 8. November registrieren und 5 Euro Willkommensgutschein auf deinen nächsten Einkauf ab 30 Euro erhalten. Beste Noten mit der Nummer 1. Testen Sie jetzt die Schülerhilfe. Sichern Sie sich 4 Nachhilfestunden gratis. Die Schülerhilfe. Von zufriedenen Eltern empfohlen. Weitere Informationen und teilnehmende Standorte auf schülerhilfe.de. Elektromobilität für Deutschland kommt von Renault. Der Renault Captur Plug-in Hybrid vereint neueste Technologie und ausdrucksstarkes Design. Erleben Sie den City-SUV mit bis zu 65 Kilometern rein elektrischer Reichweite auf Knopfdruck. Jetzt mit 7.500 Euro Elektrobonus bei Ihrem Renault-Partner. Sie ist bunt mit den Coca-Cola-Gläsern bei McDonald's. Exklusiv und im neuen Design. Ein Glas gratis zum Mac-Menü. Nicht zum Mac-Menü Small, solange der Vorrat reicht. Mal wieder Lust auf einen richtig guten Deal? Dann schnell zu Fiat. Der Deal des Jahres bei Fiat. Profitieren Sie von unglaublichen Angeboten für alle sofort verfügbaren Fiat-Neufahrzeuge. Nutzen Sie gleichzeitig Ihre Chance auf den Mehrwertsteuervorteil. Details bei Ihrem teilnehmenden Fiat-Partner. Jetzt bei Fielmann. Hochwertige Gleitsichtbrillen für 65 Euro. Mit Gleitsichtgläsern und 3 Jahren Garantie. Einfach online Termin vereinbaren. Alle Infos zu Ihrer Niederlassung finden Sie auf fielmann.de. Brille Fielmann. Ohne Ö fehlt dir was. Ein Mann mit alles? Die Spezialsoße, die Fudi 59 empfiehlt, ist mir wahrscheinlich zu scharf. Deshalb lieber die Currysoße, in die man sich laut Maldi 94 reinlegen kann. Mit den Bewertungen bei Das Örtliche weißt du immer vorher, was dich erwartet. Jetzt für über 1 Million Unternehmen aus allen Branchen. Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was. Ein Angebot ihrer Verlage, Das Örtliche. Jetzt bei Kick. Batterien im Achterpack für je nur 1,59 Euro. Und Damenleggings einfarbig oder bedruckt für je nur 4,99 Euro. Kick. Der Preis spricht für sich. Jetzt in deiner Kick-Filiale oder online auf kick.de. Mehr Abwechslung den ganzen Tag. Radio Emscher Lippe. Der beste Mix. Und weiter geht's. In Hills von L.A., zwischen den größten Legenden der Welt. Ich war im Hafen Marseilles, aß den Fisch dort direkt aus der See. Ich war im Herzen Ugandas, genoss die Wärme der Nächte Kampalas. bin durch die Hügel gewandert, auf dem irischen Wicklow bei Dublin. Und ich guck schon wieder auf mein Handy, denn mein Kopf ist bei dir. Mann, Mann, seh ich dich endlich, ich schick ein Herz in Rot zu dir. Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon sehen. 6.500 Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Florenz, unter den Bäumen der Toskana. Mann, ich hab Feiern in Krakau und bin fast daheim in Warschau. Ich lag wach am Big Apple, sang mit Köln in Manhattan. Camino Frances war die Rettung, konnt mich auf spanischen Farben entdecken. Und ich guck schon wieder auf mein Handy, denn mein Kopf ist bei dir. Mann, wann seh ich dich endlich? Ich schick ein Herz in Rot zu dir. Es gibt 194 Länder, ich will.